euch gleich kein Gut im Lande, ist doch gut mein Aufenthalt. Was hilft's doch, viel Güter suchen und den teuren Kot, das Geld, was ist's, auf sein Reichtum pochen, bleibt doch alles hier. Den Untergang erreicht.